know what? Or die. Die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Dunkle Tage ziehen übers Land. Ja, hallo, willkommen bei DIY or Die, die Februar-Ausgabe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo! Genau, das war das Intro, passend zur Stimmung im Land. Dunkle Tage von Dunkle Tage, einer Band aus Göttingen. Die haben 1986 eine 7-Inch selbst veröffentlicht. Und diese 7-Inch wurde jetzt auf Bomb All Records, jawohl, Bomb All Records, als LP wieder veröffentlicht. Und dazu sind auch noch ein paar Bonus-Songs drauf, die ich aber ehrlich gesagt nicht so spannend finde. Mir genügt die 7-Inch, die, wie gesagt, 86 rauskam, dann in den 90ern auf Hardfirst nochmal wieder veröffentlicht wurde. Und es gibt auch noch eine Compilation-LP, die teilweise, glaube ich, deckungsgleich ist wie mit der aktuellen Wiederveröffentlichungs-LP auf Assel Records. Also es ist auf jeden Fall gut erhaltbar, aber wer das nicht kennt und wer das gerne hätte, gibt es jetzt wieder in gut sortierten Punkplattenläden, weil Dunkle Tage cool ist und weil das irgendwie gerade zum Zeitgeist passt, hören wir noch einen weiteren Song von dieser 7-Inch und der Song heißt Deutschland. Dunkle Tage. Weil er muss in Deutschland kommen. Einen ganz kleinen Moment bitte, es geht sofort weiter. Es kann sich nur noch um ein paar Sekunden tatsächlich handeln. Jetzt geht's los. Pardon. Dunkle Tage, Deutschland. Deutschland, wo wir die Wolle, das Recht, was erklären. Deutschland, Das waren Dunkle Tage mit Deutschland, eine Göttinger Hardcore-Band von 1986, von ihrer selber selbst veröffentlichten 7-Inch. Und die könnt ihr jetzt auf Bomb All mit Bonustracks als LP wiederhaben. Das ist ein Doppel-Reissue gleich zum Anfang. Wir bleiben im selben Jahr, 1986, aber es geht nach Marseille. Und zwar haben Puke and Vomit Records aus Kalifornien, wo wir jetzt auch schon öfters mal Sachen hier hatten, eine sehr coole Skinhead, im weitesten Sinne Oi, Streetpunk LP wieder veröffentlicht. Und zwar von den Warrior Kids. Das Album heißt Le Enfant de l'Espoir. Ich habe mein Bestes gegeben. Die LP kommt auch noch mit einer 7-Inch dazu. Das ist die Debüt 7-Inch. Die finde ich aber nicht so toll. Das ist ein bisschen stumpf. Aber das Album, was ich dabei habe, ist richtig cool. Also ich bin ja gar nicht so der riesen Skinhead-Oi-Fan, aber das ist eher so die poppige Variante davon. Es sind auch Ska-Reggae-mäßige Songs mit drauf, die auch cool sind. Also es ist insgesamt ein sehr rundes Album. Ich höre es sehr gerne. Und ihr hört gleich den Opener, was ein richtig cooler Pop-Punk-Song ist, der sich höchstens im Refrain ein bisschen nach Oi anhört. Sonst könnte es auch eigentlich auch ein schöner, netter Franzosen-Punk-Song sein. Aber ja, es ist auch wieder eine Band mit Hosenträgern. Also von da ist es schon Skinhead-Musik. Ihr hört... Die wichtigsten Kriterien sind ja dafür. Und Warrior Kids hört sich auch nach Skinhead an. Ja. Ihr hört Warrior Kids mit Personne von der LP Le Enfant de l'Espoir, 86 erschienen und auf Puke and Vomit wieder veröffentlicht. Let's go! So, das war ein Song zum Schunkeln und zum Mitsingen und zum Wohlfühlen. Das waren die Warrior Kids aus Marseille mit Personnel von ihrer LP Le Enfant de l'Espoir. Und die Platte könnt ihr als Wiederveröffentlichung auf Puke and Vomit erhalten. Also coole Sache. Das war es auch schon mit meinen Reissues für heute. Aber ich habe jetzt mit einem Song schon eingefangen, eingeleitet ein paar Sachen, die ich mitgebracht habe. Von einem, wie nennt man das? Nennt man das Subgenre des Punk? Oder ist ja teilweise, wir reden über, lange Rede, kurzer Sinn, wir reden über Skinhead. Heute reden wir über Skinhead bei DIY or Die. Eine Sache, die wir eigentlich hier wenig abdecken. Wir spielen mal was von Blitz, wir spielen vielleicht auch mal was von den vielen, einigen neuen Franzosen eu-mäßigen Bands in der Sendung, aber so richtige Skinhead-Musik kommt eigentlich seltener. Und ich habe jetzt auch nichts dabei, was jetzt in die Richtung Blitz, Cock Sparrow, Cockney Rejects, Foreskins, Business und so weiter geht, sondern ich habe mir überlegt, ein paar Hardcore-Bands, Punk-Bands, sogar Anarcho-Punk-Bands mitzubringen, die von Oi, Skinhead, von der Ästhetik, vom Sound beeinflusst waren oder selber Skinheads waren. Und würde gerne ein paar Sachen heute vorstellen und vielleicht lernt ja der eine oder die andere hier beim Zuhören was kennen oder manche vielleicht freuen sich, wenn das mal wieder gespielt wird. Ich starte mit einer Band aus Los Angeles, die sowohl vom Sound als auch vom Aussehen her Skinhead waren. Und zwar geht es um Youth Brigade. Youth Brigade haben sich Anfang der 80er gegründet, waren drei Brüder und waren drei Skinheads. Und die waren nicht nur verantwortlich für Youth Brigade, sondern auch für das BYO-Label, was wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen haben, ein sehr einflussreiches Label, was Hardcore und Punk in USA anging. Und sie haben natürlich auch coole Platten gemacht. Ich mag vor allem ihre ersten beiden LPs. Und ich habe mitgebracht die Sound and Fury in der ersten Version. Die gibt es auch nochmal als zweite Version mit bisschen Tracklist. Und der Song, den ich mitgebracht habe, ist nur auf der ersten Version drauf und der heißt Treachery und der behandelt auch das Thema Skinhead und zwar ist der Song so eine Art Abgesang an den langweiligen England-Oi-Skinhead-Kram, also wenn man so sagen könnte, ein Diss-Track gegen Bands wie Sham 69 und auch Clash, einfach ein, wir LA-Punks machen es besser. Genau, ihr hört Treachery von Youth Brigade. Es geht los mit der ersten Skinhead-Punk-Band. Your world, you're not the room. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o Yes, das war Skinhead Punk aus Los Angeles, Youth Brigade mit Treachery von der Sound and Fury. Weiter geht es mit einer Skinhead Band, die hier eine Konsensband ist. Skinhead Band deshalb, weil die Band als Skinhead Band angefangen und Skinhead Band angefangen hat und später Hardcore-Punks mit bunten Haaren und Xen auf der Hand wurden. Es geht um 7 Seconds aus Reno, Nevada. Die haben tatsächlich, bevor sie Platten wie The Crew und Walk Together, Rock Together gemacht haben, eher mit kurzen Haaren und Hosenträgern angefangen, waren lange Zeit auch ein Trio. Also der Sänger Kevin Seconds war da noch gar nicht so dieser charismatische Frontmann, wie man ihn in Videos sehen kann, sondern war noch an der Gitarre oder am Bass, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall, die haben angefangen im Skinhead-Look und auf ihrer ersten 7-Inch kommt sogar der Begriff vor, die heißt nämlich Skins, Brains and Guts, ist im Original auf Alternative Tentacles erschienen und hört den Song 7 Seconds, Skinheads, Brains and Guts. Das waren 7 Seconds mit Skinhead, Brains and Guts von der Skins, Brains and Guts EP. Damit haben die 7 Seconds auf Vinyl angefangen. Es geht weiter, wir verlassen jetzt Bands, die aussehen wie Skinheads, aber es geht um eine Band, die manchmal sich angehört hat wie eine Skinhead-Band. Es geht um Slime aus Hamburg. Slime aus Hamburg haben sowohl auf der ersten als auch auf der zweiten LP so Halbcover, ja, kann man so sagen, gemacht. Auf der Yankees raus ist ja dieser Ab jetzt gewinnen immer wir und das ist ja teilweise so ein bisschen an Foreskins angelehnt. Dann gibt's bei der ersten LP nochmal eine Foreskins-Anspielung. Also der Song klingt anders, aber ich glaube, bei ACAB haben sie schon auch sehr an dem ACAB-Song von Foreskins orientiert. Aber natürlich am markantesten geklaut, wenn man das so nennen mag. Neu interpretiert haben sie natürlich den Opener auf der ersten Slime, We Don't Need the Army, was ja Oi Oi Oi von Cockney Rejects quasi ist. Also zumindest der Refrain klingt identisch, aber der Text ist besser. Ihr hört Slime mit We Don't Need the Army, geklaut von den Cockney Rejects. Let's go. We don't want a war. Das waren Slime mit We Don't Need the Army, oi, oi, oi. Und es geht weiter mit einem Oi-Song und wir verlassen jetzt das Oi-Skinhead-Gebiet komplett und es geht um Crass, der Anarcho-Punk-Band schlechthin. Und auch die haben einen Oi-Song gemacht und ihr könnt euch schon denken, dass der kein so positiver Oi-Song ist. Der Song heißt It's the Greatest Working Class Rip-Off und der ist auf dem Christ The Album zu finden und ich brauche jetzt gar nicht so viel erzählen. Wir hören Crass mit Working Class Rip-Off. Offer, you don't fucking say, you're back to the system. Auf der 95,8 die Oi-Sendung. Genau. Oi, oi, oi. Ihr habt Crass überstanden. Das war der Greatest Working Class Rip-Off von dem Christ-Album. Und es geht weiter mit noch einer Band, die man, wenn man den Namen hört und die Band kennt, gar nicht mal so mit Oi und Skinhead direkt in Verbindung bringt. Es geht um die Big Boys aus Austin, Texas. Die haben ja alle möglichen Einflüsse in ihre Bandgeschichte verwurstet, wirklich von A bis Z, fast alles, so auch Oi. Und die haben auf ihrer zweiten EP, der Fun Fun Fun EP, auch einen, wie ich finde, richtigen Oi-Song drauf, der gleichnamige Fun Fun Fun. Und da ist auch, finde ich, eine der schönsten und irgendwie süßesten Zeilen der US-Punk-Geschichte, den ich gerne zitiere. I'm a punk and I like sham. Cockney Rejects are the world's greatest band, but I like Joy Division and Public Image too. I know that's not the thing I'm supposed to do. Und ich finde, das bringt es auch so gut auf den Punkt, wofür die Big Boys stehen, nämlich für Fun, gegen den ganzen subkulturellen Quatsch, sondern einfach für richtig Punk und gute Attitude. Und ihr hört jetzt auch einen richtigen Spaßsong von den Big Boys. Fun, Fun, Fun. Yeah. das waren die Big Boys mit Fun, Fun, Fun. Immer wenn ich Big Boys höre, bin ich sehr glücklich. jetzt wird es wieder martialischer. Wir gehen wieder zum Skinhead-beeinflussten Hardcore. Und zwar gehen wir jetzt in den Osten der USA. Da hat ja Skinhead-Kultur sowohl was das Crew-Gehabe, aber auch was den Sound und natürlich auch was den Look angeht, einen massiven Einfluss auf die Hardcore-Szene gehabt. Egal ob in New York, Boston oder Washington D.C., die Haare wurden kurz, es gab immer mal wieder Hosenträger zu sehen und man hat sich schon bewusst auch von dem ja eher künstlerischen verspielten Punk à la Sex Pistols, The Damned abgegrenzt und wollte schon eher Sham 69, Foreskins, Business und wie sie alle heißen, nacheifern. Und ich finde, zwei Bands, die ich jetzt mitgebracht habe, die ich auch hintereinander spielen möchte, spiegeln das sehr, sehr gut wider. Ich möchte starten mit einer Band aus Boston, die wir hier schon aufgespielt haben und abgefeiert haben, nämlich SSD Control. Da habe ich den Song VA, das steht für Violent Attack, ausgesucht. Den habe ich deswegen ausgesucht, weil da die Zeile ist: I see a redneck, but look, my head's a skin. You'll be the first dead, 'cause I will fucking win. Ein richtig tougher Song. Und genau, das ist auf der Kids Will Have the Say, wo man auch auf dem Foto gut sehen kann, was das für Kids waren. Kahlgeschoren, Blitz auf der Lederjacke draufgeschrieben. Also das war schon klar was anderes als Punkrock. Das war schon richtig Hardcore. Und dann habe ich noch einen Song von einer der wahrscheinlich einflussreichsten Hardcore-Bands der damaligen Zeit, Negative Approach aus Detroit. Eine Band, die ich wirklich auch sehr, sehr vom Sound her britisch auch finde, also wirklich sehr von Foreskins beeinflusst. Ich finde ja SSD Control und viele andere New Yorker Skinhead beeinflusste Bands haben dann doch noch sehr arg nach US-Hardcore geklungen, während Foreskins man schon, Negative Approach, entschuldigt, schon rausgehört, dass sie sehr viel UK Hardcore und Skinhead Hardcore oder wie auch immer man es nennen mag, gehört haben. Genau, ihr hört jetzt von Negative Approach, hört ihr den Song Lead Song, den habe ich deswegen ausgesucht, der ist auf der ersten 7-Inch, weil er so ein bisschen so cheesy Gitarrenmelodie hat und irgendwie ein bisschen pathetisch ist, finde ich. Genau, ihr hört jetzt zweimal Hardcore aus den 80ern aus USA, SSD, Negative Approach, und das ist dann auch das Ende meiner mitgebrachten, vom Skinhead beeinflussten Punk-Platten, zumindest meiner Favoriten. Ich maße mir nicht an, hier alles abdecken zu können. Das wollen wir ja auch. Daily Terror und Agnostic Front habe ich zum Beispiel weggelassen. Gut so. Viel Spaß jetzt mit zweimal US Hardcore. Judge my Jawohl, das war Negative Approach mit Lead Song von ihrer ersten 7-Inch und davor habt ihr SSD Control gehört mit VA von der Kids Will Have der Say LP. Und ich übergebe an Jesse mit Contemporary Hardcore Punk. Exakt. Und zwar machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause von dem ganzen Skinhead-beeinflussten Kram und genau, wie Andi gerade gesagt hat, wir springen aus den 80ern mal in die Gegenwart. Die einzige Neuvorstellung, die wir heute dabei haben, die ich heute dabei habe, ist die aktuelle 7-Inch von Cold Summer aus Leipzig. Die 7-Inch heißt Altlasten, ist letztes Jahr auf King Records und It's 11 Records erschienen. Vier sehr treibende, düster, verzweifelte, postpunkige, aber auch hardcore-punkige Songs, in denen sich da ja unterschiedliche Einflüsse mischen. Ich habe die am Samstag live im P31 gesehen mit Dispo zusammen. Und das war ein schöner Abend, ein schönes Konzert. Und von Cold Summer hört ihr von der eben genannten Altlasten 7-Inch jetzt den Song Bei Nacht. Der geht so. We'll be right back. Das waren Cold Summer mit dem Song Bei Nacht und jetzt springen wir aus der Gegenwart, zack, zurück, sofort wieder in die 80er. Ich habe nämlich ansonsten heute noch den Flex Your Head Sampler dabei. Der ist 82 auf Discord Records erschienen und es sind nicht nur, aber hauptsächlich Hardcore-Punk-Bands aus DC und Umgebung drauf, so ungefähr. Unter anderem die Teen Idols. Und Ian MacKay und Jeff Nelson von den Teen Idols hatten kurz zuvor das Label Discord gegründet, um eben ihre eigenen Aufnahmen und die ihrer Friends veröffentlichen zu können. Und auf dem Flex Your Head Sampler sind insgesamt 11 Bands mit jeweils 2 bis 3, beziehungsweise teilweise 4 Songs, und zwar Teen Idols, Untouchables, SOA, Minor Threat, Government Issue, Youth Brigade, also die anderen Youth Brigade aus DC, nicht die aus LA, die wir vorhin gespielt haben, Red Sea, Void, Iron Cross, Artificial Peace und Deadline. Der Sampler war nach den ersten paar EPs von Teen Idols, SOA, Minor Threat, Necros und anderen so die erste 12-Inch auf dem Label und eine, wie ich finde, sehr coole Zusammenstellung aktiver Bands. Zum Großteil schon so dem gerade entstandenen Straight Edge zuzuordnen. Und wir hören jetzt erstmal einen Song und dann erzähle ich noch ein bisschen was. Wir hören jetzt die Teen Idols mit No Fun. Oh. Spitze. Das waren Teen Idols mit No Fun, Spitzen-Teenager-Hardcore-Punk. Wir hatten ja vorhin SSD aus Boston gehört und das Label Discord hat mit X-Clam zum Beispiel aus Boston zusammen die The Kids Will Have Their Say LP rausgebracht. Wir haben gerade nachgeguckt, das war die Discord 7,5. Mhm. Und genau, Discord Records wurde nämlich dann zu einem der wichtigsten DIY-Label für Punk und Hardcore, später dann auch noch Emo und Post-Hardcore. Und da fingen eben schon diese ganzen Vernetzungen von den ganzen Bands, von den ganzen Städten und von den Labels an. Und die haben da einen sehr, sehr großen Teil dazu beigetragen. Und als nächstes hört ihr von diesem Meilenstein-Sampler, würde ich ihn jetzt mal nennen, Void, weil wenn man was vom Flex Your Head-Sampler spielt, dann kann man nicht Void spielen. Und von Void hören wir jetzt Authority. Authority. beste Weirdo-Gitarre. Void waren aus Columbia, Maryland, was nicht so weit weg von DC ist und ist auf jeden Fall immer noch eine meiner Lieblings-Hardcore-Bands. 1A, In-Your-Face-Gesang, dann eben diese weirde Gitarre und ja, die ganzen Songs fast ausschließlich unter oder so gerade knapp über einer Minute. Top, plus, plus, plus. Der nächste Song ist musikalisch ein bisschen moderater, aber einfach so eine schöne Beschreibung vom tristen US-Vorstadt-Teenager-Leben. Ihr hört jetzt Artificial Peace mit dem Song Wasteland. Der geht so. Suburban wasteland, sterile walls closing on me. Revamp shotgun, suburban wasteland. I can get out, I can get free. Suburban wasteland, sterile walls closing on me. Revamp shotgun, suburban wasteland. I can get out, I can get free. Artificial Peace mit Wasteland und der letzte Song vom Flex Your Head Sampler, den ich ausgesucht habe, gehört nicht zu den besten Songs, aber die Band passt thematisch zu Andys Themenblock von Skinhead beeinflusster Musik. Auf dem Sampler sind nämlich drei Songs von Iron Cross aus DC und das war eine der ersten Skinhead-Bands in den USA, die vom britischen Oi beeinflusst waren. Die Songs auf dem Sampler klingen für mich immer ein bisschen so, als würde die Aufnahme so ein Tick zu langsam gespielt werden. Ich befürchte aber, es war Absicht, die erste 7-Inch, die im selben Jahr rauskam von Iron Cross und die dann tatsächlich Skinhead Glory hieß, klingt nämlich eigentlich auch so in der Richtung. Deswegen müsst ihr da jetzt durch. Wir hören jetzt New Breed von Iron Cross. Yeah. Das waren Iron Cross, allerdings mit dem Song War Games, weil wir uns einfach vertan haben, aber es macht da irgendwie auch keinen Unterschied. es gibt aber auch noch einen Grund, warum ich die Band ausgesucht habe, abgesehen davon, dass es eines der wenigen Sachen ist, die ich zu dem Thema beitragen kann. Weil auch wenn man so stinkend langweilige Musik wie Iron Cross gemacht hat, ist tatsächlich noch nicht alles verloren. Der Schlagzeuger und der Gitarrist haben dann nämlich die Band verlassen, unter anderem wohl auch deswegen, weil sie keinen Bock mehr auf Violent Slam Dancing hatten, und haben Grey Matter gegründet. Grey Matter gehören zum Umfeld der Revolution Summer Bands, als die, ja, also als mehrere Leute aus der Hardcore-Punk-Szene, in die sie sich zum einen musikalisch in Richtung Emo und Post-Hardcore weiterentwickelt haben und aber auch eben inhaltlich sich weiterentwickelt haben oder in eine andere Richtung entwickelt haben, wie auch immer man das jetzt benennen möchte. Die Leute hatten ja keinen Bock mehr auf Slamdance und es geht ja nicht mehr nur um Teenage-Angst und Frust, wobei auch, aber vielleicht irgendwie einfach auf einem anderen Level und ein bisschen anders verarbeitet und genau. Grey Matter mag ich super gerne und die haben 86 auf eben auch Discord ihre 12-Inch-EP Take It Back veröffentlicht und davon hört ihr jetzt den absoluten Hit Burn No Bridges. Step to the edge, but I've been walking for miles. It was a very temporary waste of time. Is this really such a thing as a waste of time? Can't let myself be restrained. Let perceptions be such one. Kill confusion by killing options. Burning bridges to stay warm. Can't keep running from the rain. Can't live a life on the edge of a storm. Kill confusion by killing options. Burn no bridges to stay warm. Emotions run steadily inside, watching things crumble, letting all things slide. They're a temporary waste of time. If there's really such a thing as a waste of time, can't let myself be restrained. Can't live my life on the edge of a storm. Kill confusion by killing options. Burn no bridges to stay warm. Can't keep running from the rain. Let my perceptions be so torn. Kill confusion by killing options. Burn no bridges to stay warm. I've been walking for miles, was a very temporary waste of time. Is there really such a thing as a waste of time? Can't live my life outside the rain. Can't let perception be so torn. Kill confusion by killing options. Burn no bridges to stay warm. Can't let myself be so restrained. Can't live a life on the edge of a storm. Kill confusion by killing options. Burn no bridges to stay warm. Das waren die fantastischen Grey Matter mit Burn No Bridges und Andi hat gerade sehr richtig festgestellt, zu dem Song kann man eigentlich viel besser Slamdancen. Als zu Iron Cross. Als zu Iron Voll. Cross. Also ja. Ich würde das lieber dazu tun. Wenn man das tun möchte. Mhm. Muss man jetzt aber auch nicht. Ja, das war meine kleine Abhandlung über den Flex Your Head Sampler. Wir verabschieden uns für heute. Ja. Wenn ihr die Playlists nachlesen wollt und die Sendungen nachhören wollt, dann könnt ihr das finden auf unserem Blog diyodie-radio.blogspot.com und es gibt es hier bei Radio Z auf der 95,8 jeden vierten Montag im Monat und wir sagen danke fürs Zuhören. Danke. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ja. Macht's gut. Tschüss. Jetzt kommt noch ein bisschen Grey Matter. Ein paar Sekunden noch.